ich einige Stunden später meine Augen wieder öffnete und durch meine immer noch müden Lider die Umgebung abtastete, schien Wanda sich keinen Millimeter bewegt zu haben. Noch immer saß sie, die Pistole in der Hand und den Eingang unseres goldenen Käfigs beobachtend, an unserem Tisch. Ich sah sie noch einen Moment lang an, dann gab ich ihr durch ein Gähnen zu verstehen, dass ich wach war. »Wie spät?«, fragte ich in einem leisen Flüsterton, den wir uns angewöhnt hatten, seit wir hier im Zelt untergebracht waren. »Bald Abend«, meinte sie. »Irgendwas passiert?« Sie schüttelte zuerst den Kopf, dann fügte sie hinzu. »Eine Patrouille scheint irgendwo im Norden beschossen worden zu sein. Zwei Verletzte und keiner hat die Schützen gesehen. Dann hat Gustav sicher alle Hände voll zu tun. Meinst du, er hat schon etwas aus Einhand herausbekommen? Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gustav im Lazarettzelt ein effektives Verhör führen kann. Da sind einfach zu viele andere, die mithören können. Klar, er kann ihn nicht mit Gewalt zum Reden zwingen, aber vielleicht kann er ihm irgendwas spritzen, was ihn gesprächiger macht. Er ist ja immerhin Arzt. Arzt hin oder her, ich glaube nicht, dass er etwas aus Einhand herausbekommt. Naja, vielleicht schafft er es heute Nacht doch noch. Ich stand auf und streckte mich. Ich schau mal nach draußen. Ich schlug die Zeltplane am Eingang zurück, teilte den beiden rotärmeligen Wachen durch ein saloppes Pissen mit, was ich zu tun gedachte, und ging langsam in Richtung der Toiletten. Da ich der einzige von uns dreien war, der sich ohne Wacheskorte durch das Lager bewegen durfte, war ich der einzig mögliche Speer, den wir hatten. Tatsächlich, es war, wie im Winter nicht anders zu erwarten, bereits früh dunkel geworden. Das Innere der Bahnhofshalle wurde durch eine wilde Mischung von elektrischen Strahlern, Fackeln, kleinen Kochfeuern und Öllaternen beleuchtet. Versehrte standen in Reihen an, um von Iwans Jungs Lebensmittel ausgeteilt zu bekommen, mit denen sie sich dann wieder auf die U-Bahn-Gleise verzogen, um dort unter ihresgleichen ein karges Abendessen zu bereiten. Aber auch anderswo wurde gearbeitet. Es sah so aus, als ob Rolf einen Trupp anführte, der die Barrikaden zum Bahnhofsvorplatz hin verstärkte. Als gerade eine Patrouille von 3 Mann durch lautes Rufen ihre Rückkehr ankündigte, unterbrach er seine Arbeit, ging zu den Männern hinüber und sprach mit ihnen. Die Betriebsamkeit beunruhigte mich ein wenig, aber fürs Erste beschloss ich, meinen Weg zu den Toiletten fortzusetzen. Einige Minuten später, wieder zurück im Zelt, durfte ich mich ebenfalls einer kleinen Mahlzeit erfreuen, die Wanda und Mariam in der Zwischenzeit vorbereitet hatten. Während ich den Doseneintopf löffelte und mir von Herzen ein gutes Stück frisches Brot dazu wünschte, berichtete ich den beiden mit knappen Worten, was ich bemerkt hatte. Rolfs Verhalten gab uns immer noch beunruhigende Rätsel auf, und bevor wir uns schließlich irgendwann die Schnüre unserer Stiefel lockerten und auf die Feldliegen verteilten, knobelten Wanda und ich noch aus, wer die erste Wache übernehmen sollte. Ich verlor und bekam die zweite Schicht, aber ich fand keinen Schlaf, und als Wanda zu mir herüberkam und mir die Pistole übergab, sah sie mich einige Sekunden schweigend an. Ich hatte den Eindruck, dass sie etwas sagen wollte, aber schließlich ging sie wortlos zurück zu ihrer Liege, rollte sich unter der groben Decke zusammen und schien schnell eingeschlafen zu sein. In dieser Nacht hatte ich mehrmals den Eindruck, dass sich jemand an der Plane unseres Zeltes zu schaffen machte, aber jedes Mal, wenn ich die Pistole auf die betreffende Stelle richtete und die Waffe im Dämmerlicht der Öllampe so leise es ging entsicherte, war das Geräusch wenige Sekunden später verschwunden. Vielleicht war es aber auch nur der eisige Wind, der durch den Bahnhof wehte und auf meinen angespannten Nerven spielte. Am nächsten Morgen schien das ganze Lager früh auf den Beinen zu sein. Wanda und Mariam ließen sich von mir und zweien von Iwans Jungs zu den sanitären Anlagen begleiten. Während wir auf die beiden warteten, versuchte ich erfolglos ein Gespräch mit den beiden Rotärmeln anzufangen und sie ein wenig auszuhorchen, aber außer einem gelegentlichen, abweisenden Brummen war aus den beiden nichts herauszubekommen. Als wir eine Weile später wieder in unser Zelt gebracht worden waren, saß zu meiner Überraschung Gustav am Tisch. Vor ihm befand sich ein weiterer kleiner Stapel mit Büchern für Mariam, und er blätterte gedankenverloren in einem der Werke herum. Er blickte auf, als wir eintraten, und während er Mariams überschwängliche Begrüßung mit einem milden, aber abwesenden Lächeln über sich ergehen ließ, bemerkte ich, dass der Mann unendlich müde aussah. Auch Wanda musste es bemerkt haben, denn sie machte sich gleich daran, den Gaskocher anzuwerfen, sicherlich mit der Absicht, den letzten Rest des uns zugeteilten Pulverkaffees seiner Bestimmung zuzuführen. Als wir die dampfende, pechschwarze Flüssigkeit gerecht aufgeteilt in schäbigen und verbeulten Blechtassen vor uns hatten, wandte sich das Gespräch von den allgemeinen Themen ab und dem Thema Einhand zu. Ich habe nichts, aber auch gar nichts aus dem Kerl herausbekommen können, hat geschwiegen wie ein Grab, zumindest wenn er nicht gerade geflucht oder mir gedroht hat, als ob er es wäre, der sich in einer vorteilhaften Position befindet und nicht ich, grollte Gustav, nahm einen Schluck Kaffee und verzog das Gesicht, bevor er fortfuhr. Allerdings war das Wichtigste schon gesagt. Er hatte nichts erfahren, und Einhand ging es wohl trotz seiner Verletzungen und seiner zerfetzten Wange gut genug, um einen beachtlichen Trotz aufrechterhalten zu können. Gustav war anzusehen, wie zerknirscht er wegen seines Misserfolges war, und zum Teil deswegen warf ich ein, so wie du aussiehst, hast du sicher alle Hände voll zu tun gehabt, oder? Wir haben von der Patrouille gehört, ja, schlimme Sache, fiel er mir ins Wort. Naja, ein Streifschuss und einem muss ich eventuell das Bein abnehmen, verdammte Scheiße. Obendrauf habe ich gestern noch zweimal Sterbehilfe bei den Versehrten geleistet. Verdammter beschissener Strahlenkrebs. Gustav war fertig, völlig ausgelaugt. Die Inbrunst, mit der er den Krebs verfluchte, weckte sofort einiges an Sympathie für den Mann. Er war wirklich Arzt aus Berufung. Jetzt versuchte er das gerade Gesagte mit einer wischenden, kaffeeverschüttenden Handbewegung aus dem Gespräch zu verbannen, dann zog er etwas aus der Seitentasche seines verdreckten Kittels, etwas in einem zugeknoteten Plastikbeutel. Gustav öffnete den Beutel und legte den Inhalt auf dem Tisch ab. Als erstes bemerkte ich den verdreckten, verkrusteten Zustand. Dann registrierte ich, dass es ein Halstuch war. Dann formte sich ein Gedanke in meinem Kopf. Und dann nahm ich den widerlich beißenden Geruch wahr, kämpfte gegen meinen Würgereflex, und der Gedanke ergriff die Flucht. Das habe ich bei diesem Einhand gefunden. Er hatte es in einem Beutel aufbewahrt, aber ein wenig von dem Geruch ist dennoch nach draußen gedrungen, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Einhand wollte sich zwar nichts anmerken lassen, aber er war gar nicht glücklich darüber, dass ich ihm das abgenommen habe. Inzwischen waren wir alle aufgesprungen, hielten uns die Nasen zu und versuchten durch den Mund zu atmen. »Pack das wieder weg. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was du uns zeigen wolltest«, wandte sich Wanda energisch an Gustav. Dieser tat wie geheißen, aber der faulige Gestank, der von dem Halstuch ausging, hielt sich noch für mehrere Stunden in unserem Zelt. »Bah! Warum sollte jemand so etwas Widerliches bei sich tragen? Ich meine, selbst Degenerierte haben Geruchsnerven, oder?« »Ich hab keine Ahnung, aber wenn er es unbedingt behalten will, dann stopf ihm das Ding doch in sein dreckiges Maul und nähe es zu«, schlug ich vor. »Würde ich ja gerne«, schmunzelte Gustav müde, aber er tippte sich mit dem Zeigefinger vielsagend an die Wange. »Stimmt, da käme der Gestank wohl durch.« Der folgende Ausbruch von Heiterkeit veranlasste einen von Iwans Jungs, seinen Kopf ins Zelt zu stecken, um zu sehen, warum hier auf einmal jeder lachte, bis ihm die Tränen kamen. Die Gesichtsfarbe des Mannes wechselte schlagartig ins Grünliche hinüber, als er den Gestank bemerkte. Er riss die Augen auf, dann war der Kopf schon wieder aus dem Zelteingang verschwunden und es drangen gedämpfte Würgegeräusche von draußen herein. Wir lachten noch ein wenig mehr. Nachdem wir uns so langsam wieder in den Griff bekommen hatten, stand Gustav auf und verabschiedete sich mit den Worten: »Der Iwan wird dich später abholen lassen. Ich werde jetzt stinkernd noch ein wenig aufpäppeln und später auch da sein. Der Iwan will nicht, dass der Kerl ihm wegstirbt.« Trotz Gustavs heiterem Tonfall war ihm deutlich anzusehen, dass er sich nicht besonders darauf freute, bei dem Verhör zugegen zu sein. Gustav verabschiedete sich noch einmal von uns, winkte freundlich in Mariams Richtung, die erfolglos versucht hatte, dem Gestank zu entkommen, indem sie sich auf ihrer Liege unter einem Berg aus Decken verkrochen hatte und unter dem nur ihre Augen hervorlugten. Als Gustav gegangen war, war auch die Heiterkeit verflogen. Das Verhör würde kein Spaß für Einhand werden. Ich hatte auch nicht erwartet, dass es zimperlich zugehen würde, aber wenn Iwan den Arzt dabei haben wollte, nun, es würde eine hässliche Sache werden. Einige Stunden später war es dann soweit. Rolf betrat in Begleitung von 4 Jungs ohne Vorwarnung unser Zelt. Wandas Hand zuckte in Richtung ihres Kopfkissens, unter dem sie die Pistole versteckt hatte. Zum Glück schien Rolf die Bewegung nicht registriert zu haben. Er wandte sich direkt an mich und schnauzte mich an. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es war eine recht unfreundliche Aufforderung, mit ihm mitzukommen. »Das Verhör findet unten statt«, erklärte mir der Hellhaarige. »Iwan ist schon unten und dieser Einhand müsste inzwischen auch schon bereit sein.« Wir gingen nebeneinander, 2 Jungs vor uns her und 2 Jungs hinter uns. Der Weg führte uns nach unten an den Gleisen der Versehrten vorbei und der Geruch, der von diesem lebendigen, chaotischen, aber elend kränklichen Haufen menschlichen Lebens ausging, war nicht viel besser als der Geruch, der sich vor wenigen Stunden in unserem Zelt breit gemacht hatte. Was mich allerdings immer wieder überraschte, war das Nebeneinander von Klagelauten und Kinderlachen, das Stöhnen von Kranken, aber auch das von Liebenden. Neben einem alten Mann, der auf dem Rücken lag und unbeteiligt mit glasigen Augen an die Betondecke starrte, spielte eine Gruppe Halbwüchsiger, von denen viele eine oder mehrere Gliedmaßen verloren hatten. Hinter einem Sichtschutz stieg Rauch von einem kleinen Kochfeuer auf. Eine einäugige Frau mit verbranntem Gesicht und fehlenden Fingern besserte umständlich irgendein Kleidungsstück aus. Alles, was das Leben bereithielt, was das große Spektrum von menschlichen Emotionen zuließ, geschah hier auf den Gleisen auf kleinstem Raum. Nachdenklich wandte ich mich an Rolf und nickte in Richtung des Trubels. »Sag mal, da müssen doch auch Menschen dabei sein, die mehr können, als nur hier unten herum zu vegetieren und sich von den Gesunden füttern zu lassen, oder?« Rolf warf mir einen seiner unergründlichen Blicke zu. Er schien zu überlegen, entweder was er auf meine Frage antworten sollte oder ob er sie überhaupt wahrnehmen wollte. »Natürlich, anfangs haben wir auch versucht, aus den Schutzis Leute für die Patrouillen zu rekrutieren. Allerdings sind die meisten ganz froh, dass sie hier unten normale Arbeit verrichten dürfen. Es ist nicht jeder dafür gemacht, mit einer Waffe umzugehen. Viele unter den Schutzis, die körperlich fit genug wären, sind so traumatisiert, dass fast nichts mit ihnen anzufangen ist. Aber immerhin können sie doch noch auf die eine oder andere Art nützlich sein. Manche von ihnen könnten theoretisch trotz einer Verletzung oder irgendwelcher Geschwüre ein anderes Leben führen, wollen aber hier unten bleiben, weil ein Angehöriger ihre Zuwendung braucht. Viele von den Neuen, die es hierher schaffen, bleiben auch nur ein paar Wochen, bis sie wieder zu Kräften gekommen sind und ziehen dann irgendwohin weiter. Einige helfen auch oben bei irgendwelchen Bauarbeiten, kommt dann halt öfter mal zu Unfällen. Er zuckte mit den Schultern. Aber deswegen sind wir nicht hier, oder? Inzwischen waren wir in den Bereich der Tunnel gekommen, in dem ich in eine Zelle eingesperrt gewesen war, was einige ungute Gefühle in mir weckte. Bald hatten wir meinen ehemaligen Kerker passiert und bogen um eine weitere Ecke. Die schwachen Lampen hingen hier in einem größeren Abstand und ich konnte das Ende des Tunnels nicht ausmachen. Nachdem wir weitere 100 Meter hinter uns gebracht hatten, gab Rolf Kommando zum Halten. »Ihr«, das galt den Jungs mit den roten Armbinden, »geht schon mal voraus. Ich habe mit dem hier«, er zeigte auf mich, »noch etwas zu besprechen. Wartet vor der Tür auf uns.« Die Männer warfen sich zweifelnde Blicke zu, befolgten dann aber mit scheinbarer Gleichmut den Befehl des Blonden. Während sie sich entfernten, stand Rolf mir mit vor der breiten Brust verschränkten Armen gegenüber und musterte mich. Er war bewaffnet, ich nicht. Er hatte 2 Nächte zuvor einen Feuerbefehl gegeben, der mich beinahe das Leben gekostet hätte, und jetzt schickte er die Zeugen weg. Ich sah mich nach möglichen Waffen oder etwas, das ich hätte werfen können, um, aber entweder war da nichts Brauchbares oder ich konnte es im Halbdunkel nicht entdecken. Das Messer in meinem Stiefel war nutzlos, das würde ich niemals schnell genug gezogen haben. Rolf musste nur nach seiner Pistole greifen, mich erschießen und dann behaupten, ich hätte ihn angegriffen. Der Schweiß stand mir auf der Stirn und ich verfluchte mich, dass ich so dumm gewesen war, die Pistole bei Wanda zu lassen. Ich war angespannt, sprungbereit. Aber Rolf rührte sich nicht, blickte mir nur weiter mit seinen blauen Steinaugen ins Gesicht, als ob er darauf wartete, dass ich zum Angriff überging. Ich war fast so weit, ihm den Gefallen zu tun, denn lange hielt ich die Spannung nicht mehr aus. In dem Moment, in dem ich meine Hände zu Fäusten ballte und mich zum Sprung bereit machte, drehte Rolf mir den Rücken zu. Ich machte einen Schritt nach vorn. Er hatte meine Bewegung irgendwie registriert, denn immer noch von mir abgewandt, sagte er, »Entspann dich, sie sind jetzt weit genug weg.« Nun, ich entspannte mich nicht, wollte mich nicht einlullen lassen. Für wie blöd hielt er mich? So wie er stand, konnte ich unmöglich sehen, ob er etwas in den Händen hielt. Als ich mich so lautlos wie möglich einen weiteren Schritt an ihn herangeschoben hatte, um in dem Moment zuzuschlagen, in dem ich auch nur den Hauch einer gezogenen Waffe erahnen konnte, stellte sich heraus, dass es nichts war. Iwans rechte Hand drehte sich zu mir um und seine Hände waren nicht nur leer, sondern auch beschwichtigend in meine Richtung ausgestreckt. »Immer langsam«, sagte er. War das da ein winziges Lächeln in seinen Mundwinkeln? Er hatte seine Haltung nicht verändert, also erlaubte ich mir, mich langsam etwas zu entspannen, behielt die Fäuste aber immer noch oben. »Warum hast du die Männer weggeschickt?« »Weil ich mit dir sprechen wollte.« »Warum?« »Wegen vorgestern.« »Und warum dürfen die Jungs das nicht hören?« »Hat mit dem Iwan zu tun. Also was ist? Hörst du zu?« Ich bedeutete ihm weiter zu sprechen. Er überlegte einige Sekunden, dann fing er an. »Der Iwan ist das Beste, was den Leuten hier geboten werden kann. Davon bin ich überzeugt und darum unterstütze ich ihn so gut es geht. Aber für manche Situationen ist er einfach nicht gemacht. Zum Beispiel für Spionage und Gegenspionage. Oder, um ehrlich zu sein, für alles, was nicht auf einen Schlag zu lösen ist, ist er definitiv ungeeignet. Ich wusste schon eine ganze Weile, dass die drei Männer von vorgestern Waffen und Vorräte wegschaffen. Ich und ein paar andere, denen ich vertraue, haben genau das getan, was du getan hast, und haben auch herausgefunden, was du herausgefunden hast. Mit einem Unterschied: Wir haben es hinbekommen, die Diebe mehrere Nächte lang unbemerkt zu verfolgen, ohne gleich in der ersten Nacht ein Feuergefecht zu provozieren. Die Kerle haben Waffen und Vorräte an deutlich mehr Stellen in der Stadt deponiert als nur an dem Autohaus. Um unser aller Sicherheit optimal gewährleisten zu können, wäre es nötig gewesen, dass wir herausfinden, warum und für wen sie das tun. Wir wissen, dass sie den Leuten vom Kaufhaus Waffen gebracht haben, aber rund um die anderen Depots, die sie angelegt haben, war nichts zu entdecken, außer ein paar der verdammten Hunde. Ursprünglich habe ich die ganze Sache verfolgt, ohne Iwan davon zu erzählen, weil... Er zögerte einen Moment. Na, ich denke, du weißt ganz gut, warum. Nämlich, weil der Iwan nur gesehen hätte: Die beklauen mich, die bringe ich um, beendete ich seinen Satz. Er nickte bestätigend. Ja, so ähnlich. Es hätte ihm an Geduld gefehlt, vor allem in letzter Zeit, wo er ein wenig zu viel, er machte eine eindeutige Geste, durch die Nase atmet. Ich will gar nicht wissen, was hier los ist, wenn ihm sein Stoff ausgeht und er keinen Ersatz auftreiben kann. Jetzt war ich ein wenig überrascht, denn wie ein Drogensüchtiger ist er mir nie vorgekommen. Als ich eine entsprechende Bemerkung machte, zuckte Rolf mit den Schultern. War auch nicht von Anfang an so, hat sich über die Zeit so entwickelt. Da er für den Moment verstummt war, sprach ich für ihn weiter. Moment mal, du hast mir den Befehl von Iwan überbracht. Es war seine Anordnung, auf die hin ich die beiden verfolgen sollte, richtig? Also muss er doch irgendwie mitbekommen haben, dass die Ausrüstung aus dem Lager verschwindet. Rolf nickte. Du wusstest also, dass ich die drei in dieser Nacht verfolgen würde und bist an mir dran geblieben. Als die Diebe dann angefangen haben zu schießen, hast du den Feuerbefehl gegeben. Rolf nickte wieder. Genau, ich war sauer, weil du mir meine ganze Arbeit versaut hattest und wollte dir einen kleinen Schrecken verpassen. Verstehe, sagte ich. Jetzt lächelte Rolf etwas breiter und auch ich lächelte, denn ich wusste eines. Der Mann hatte mir gerade einen großen Haufen Scheiße aufgetischt. Wenn er wirklich so sehr an Informationen interessiert war, hätte er nicht, niemals und unter keinen Umständen hingenommen, dass seine einzigen Informationsquellen von Sturmgewehren in Fetzen geschossen wurden. Es sei denn... Es gibt noch andere, oder? Er schaute mich erstaunt an. Sein Pokerface bröckelte. Es gibt noch mehr Diebstähle, und du willst nicht, dass der Ivan Wind davon bekommt. Er sah wohl ein, dass ein Abstreiten zwecklos war. Ja, du hast recht. Der Ivan würde hier die reinste Hexenjagd veranstalten, wenn er wüsste, wie viel Material hier tagtäglich verschwindet. Wenn du nicht die Sturmgewehre im Tunnel entdeckt hättest, wären wir in 2 Wochen so gut wie wehrlos gewesen. Die meisten der Diebe kenne ich inzwischen, aber bevor ich sie alle festnehmen lasse und für eine gigantische Unruhe im Lager sorge, wollte ich den Verlauf des Verhörs abwarten. Es ist besser, wenn Ivan die Wahrheit von einem Außenstehenden erfährt, vor allem wenn dieser Außenstehende eine so widerliche Kreatur wie dieser Einhand ist. Soll er seine Wut doch an dem auslassen. Und ja, bevor du fragst, meine Freude war nicht groß, als ich dich in dem Autohaus lebendig vorgefunden habe. Mir wäre es deutlich lieber gewesen, wenn Ivan noch gar nichts von irgendwelchen Diebstählen wüsste. Er hat dir schon einmal Exempel statuiert. Damals ging es um einen einzigen Diebstahl. Und am Ende waren 23 Schutzis und 7 von Ivans Jungs tot, bis wir festgestellt hatten, dass der Dieb bereits seit 3 Tagen auf und davon war. Willst du wissen, was er gestohlen hat? Ivans Kompass. Ivans beschissenen Kompass. Ich wollte lieber einen unruhestiftenden Neuankömmling tot sehen, als 2 Dutzend unserer eigenen Leute. Aber naja. Du hast Glück gehabt. Und jetzt sind wir, wo wir sind. Ich bat Rolf, mir einen Moment zu geben, um die neuen Informationen zu verarbeiten. Er nickte knapp. Klar, er hätte es gern gesehen, wenn ich umkomme. Dann hätte er es als Unfall verkaufen oder den Dieben in die Schuhe schieben können. Eine Obduktion hätte es sicher nicht gegeben. Und es hätte auch niemanden interessiert, aus welcher Waffe die tödlichen Kugeln gekommen wären. Na, immerhin war Rolf dann doch nicht so kaltblütig gewesen, mich später doch noch zu ermorden. Unter großen Vorbehalten beschloss ich dem Mann, eine Chance zu geben. Wenn es wirklich er war, und genau so schien es zu sein, der hier im Hintergrund den Laden am Laufen hielt und dafür sorgte, dass Ivans Temperament nicht für unnötiges Sterben sorgte, dann konnte ich mit dem leben, was passiert war. Er hatte die Zahlen gegeneinander abgewogen und war zu dem Schluss gekommen, dass er lieber einen Störenfried und 3 Diebe tot sehen wollte, als hinzunehmen, dass bei den Ermittlungen im Ivan-Stil 5-mal so viele Menschen draufgingen. Okay, vorerst mal Schwamm drüber, aber 2 Fragen habe ich noch. Du hast heute Morgen die Barrikaden verstärkt. Warum? Ja, da wird irgendwas kommen, da bin ich sicher. Diese Diebstähle, da steckt zu viel System dahinter, glaub mir. Die Kerle, die dafür verantwortlich sind, werden von irgendwo gelenkt, ganz sicher. Nun, was das angeht, wird uns das Verhör vielleicht weiterhelfen können, meinte ich, und Rolf nickte zustimmend. Wir werden sehen. Wie auf ein lautloses Kommando hin, setzten wir uns langsam in Bewegung. Auf zum Verhör. Was ist deine 2. Frage? Oh, die ist ganz einfach. Wieso stürzt du den Ivan nicht und wirst selber Häuptling? Anscheinend hältst du ihn für gefährlich. Das ist er auch, aber er ist auch jemand, dem die Leute gerne folgen. Sie haben zwar Angst vor ihm, aber sie fühlen sich auch sicher. Es ist seine Ausstrahlung. Ein anderes Oberhaupt würde zu Abspaltung, Gruppenbildung und Kämpfen um die Güter führen. Das ganze Gefüge hier würde auseinanderbrechen, glaub mir. Klar, ich habe auch ein paar Leute, die mich anerkennen und mir vermutlich zur Seite stehen würden, aber wir können es uns nicht leisten, dass das, was wir hier aufgebaut haben, auseinanderbricht. Dieser Ort ist so sicher, weil wir so viele sind und jeder von ihnen seinen Job macht. Mit nur einer Handvoll Männer ist dieser Bahnhof nicht zu halten. Die Leute brauchen etwas, das sie vereint, und das ist Ivan. Wir hatten unser Ziel jetzt fast erreicht und damit war unser Gespräch erst einmal unterbrochen. Aber es war auch ohne offizielles Ende deutlich geworden, worum Rolf mich bat. Es ging darum, den Ivan von Dummheiten abzuhalten, falls er Anstalten machen sollte, in irgendeiner Art und Weise voreilige, selbstzerstörerische, aus Wut geborene Anweisungen zu geben. Es schien so, als würde Rolf die Wahrscheinlichkeit für eine solche Reaktion für sehr, sehr groß halten. Die vier Männer, die Rolf vorausgeschickt hatte, erwarteten uns vor der rostigen Metalltür, wie er befohlen hatte. Rolf trat wortlos an die Tür, ignorierte die neugierigen Blicke seiner Männer und klopfte zweimal laut und dröhnend an. Ein weiterer Mann mit roter Armbinde öffnete von innen und trat anschließend beiseite, um uns hindurchzulassen. Es waren schon alle versammelt. Gustav stand mit dem Rücken zur Tür vor einem langen Tisch, der an die Wand geschoben worden war, und schien irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. An mehreren Stellen im Raum waren in alten Fässern Feuer entzündet worden und weitere Öllampen und batteriebetriebene Strahler erhellten die Umgebung. Die Wachen verteilten sich entlang der Wände, nahmen Haltung an und versuchten unbeteiligt auszusehen. Auch Stummelzahn war hier, er machte sich an einem der Fassfeuer zu schaffen. Und natürlich war da noch der Ivan. Er saß breitbeinig auf dem einzigen Stuhl im Raum und schaute uns ungeduldig entgegen. »Was hätte ohne euch angefangen? Wird Zeit, dass ihr kommt!« Rolf entschuldigte sich für uns beide und murmelte irgendetwas von einem Problem bei den Versehrten. Der Stargast des Abends hing nackt von der Decke. Ivan hatte ihn an den Armen aufhängen lassen, so dass seine Füße gerade eben den Boden berühren konnten. Es war irgendwie merkwürdig, ihn so zu sehen. Er sah deutlich dürrer aus, als ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Aber trotz seiner Verletzungen, der aufgeplatzten Wange und der durchschossenen Hand, nach der ich ihn getauft hatte, wirkte er nach wie vor bedrohlich auf mich. Seine Augen versprühten puren Hass, als er mich sah, und er rüttelte wütend an den Ketten, bis Stummelzahn sich von dem Fassfeuer zu ihm umdrehte und ihm mit einer Zange andeutungsweise ein glühendes Stück Metall entgegenstreckte und drohte, es in seine Achselhöhle zu drücken. »Nur ruhig«, meinte der Ivan, »wir haben viel Zeit für dich reingeplant, was? Wir fangen langsam an und steigern uns dann, würde ich vorschlagen. Oder willst du vielleicht gleich reden, hä? Ich meine, du wirst so oder so sterben. Die Frage ist nur, in wie vielen Stücken?« Ivan sah sich um Beifall heischend um und Rolf grinste schief. Vor unserem Gespräch hätte ich dieses Grinsen für hämisch gehalten. Jetzt kam es mir eher pflichtschuldig vor. Eine erkennbare Wirkung auf Einhand hatten Ivans Worte allerdings nicht gehabt. Außer einem feucht klingenden Pfeifgeräusch und etwas Speichel, der aus dem fransigen Loch in seiner Wange tropfte, kam von ihm keine Reaktion. Ivan stand auf und entledigte sich seines Mantels. Er trat dicht an Stummelzahn heran. Fast war es, als wollte er ihm etwas ins Ohr flüstern, wobei er sich sogar noch ein wenig nach unten beugen musste, obwohl Einhand praktisch auf Zehenspitzen stand. Er stellte ihm immer wieder Fragen wie: »Wer schickt dich? Wieso haben dir meine Leute geholfen? Was wollt ihr mit meinen Waffen? Wie viele von euch Pennern gibt es?« Jede dieser Fragen wurde von einem Faustschlag begleitet, der mal Einhands Gesicht, mal seine Nieren oder seinen Unterleib traf. Die Wucht von Iwans Schlägen ließ ein Hand hin und her schwingen, aber aus einem gelegentlichen, unwillkürlichen Keuchen und dem Geräusch, das entstand, wenn jemand konzentriert Luft in seine Lungen sog, konnte Iwan keine Reaktion von Einhand erzwingen. Nicht auf diese Weise. Aber es war deutlich, dass Iwan gar nicht damit gerechnet hatte, mit ein paar Faustschlägen bereits zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Denn als Gustav von dem Tisch, an dem er zugange gewesen war, zurücktrat, konnte ich eine Vielzahl von Klingen, Zangen und Bohrern entdecken. Im Gegensatz zu Stummelzahn, der das Feuer mit einer angespannten, erwartungsvollen Fröhlichkeit überwachte, war es Gustav deutlich anzusehen, dass ihm das Ganze hier gehörig gegen den Strich ging. Das dumpfe Klatschen von Faust auf Fleisch brach ab, und Iwan nahm schwer atmend auf seinem Stuhl Platz und griff nach einer Flasche Grasowska. »Müssen wohl ein bisschen was anderes machen, was?« Die Augen des Osteuropäers leuchteten bösartig. Ja, da war sie wieder, die Wut. Gustav, der, wie wir anderen auch, wusste, was nun kommen würde, zog sich in eine Ecke zurück und schaute zu Boden. An Einhands Körper hätte man anatomische Studien betreiben können, so mager, aber gleichzeitig muskulös war sein Leib. Jedes Muskelzucken, jeder Adernpuls und jeder Herzschlag dieses Mannes konnte beobachtet werden. Die Haut war von alten Narben übersät. Einhand hatte in seinem Leben viele Kämpfe ausgetragen, und das, obwohl er bei näherer Betrachtung kaum älter zu sein schien als ich. Ob er schon immer so bösartig gewesen war, wie ich ihn kennengelernt hatte? Es ist schon erstaunlich, wie leicht man den eigenen Geist von dem ablenken kann, was man lieber nicht wahrnehmen möchte. Dinge wie zum Beispiel Iwan, der sich wieder von seinem Stuhl erhebt. Iwan, der an den Tisch tritt und ein Skalpell in die Hand nimmt. Iwan, der ein Stück Haut von der Größe eines Briefumschlages aus Einhands Oberschenkel schneidet und Wodka in die Wunde spuckt.